Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Lange Nacht der Kirchen, Großübung der Feuerwehr und HSG vor letztem Heimspiel. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die grüne Fraktion im Landtag hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zum Nahverkehrsgesetz beschlossen, der die Schülerbeförderung sichern und die Mobilität in der Fläche verbessern wird. Bisher hatte das Land die Ausgleichszahlungen für die Ausbildungsverkehre direkt an die Verkehrsunternehmen gezahlt. Künftig erhalten die kommunalen Aufgabenträger das Geld in der bisherigen Höhe direkt. Aus einem neuen zweiten Topf erhalten die Aufgabenträger zusätzlich 20 Millionen Euro, die je nach Einwohnerzahl, Fläche und demografischen Faktor vergeben werden. Der Landkreis Nienburg wird künftig 1,6 Millionen Euro Ausgleichszahlungen und zusätzlich 500.000 Euro aus dem zweiten Topf erhalten. Damit sind wir gut aufgestellt und in der Lage, kluge Mobilitätskonzepte aus eigener Hand zu entwickeln. Wir wollen neue Qualitätsmaßstäbe setzen, um die Nahverkehrsstrukturen vor allem im ländlichen Raum zu verbessern, so der heimische grüne Landtagsabgeordnete Helge Limburg. Die grüne Fraktion wird zusammen mit ihrem Koalitionspartner SPD den Gesetzentwurf in der kommenden Woche ins Plenum einbringen. Am Freitagabend findet in Stolzenau die dritte lange Nacht der Kirchen statt. An insgesamt 4 Orten wird von 18 Uhr bis in die späten Abendstunden ein abwechslungsreiches ökumenisches Programm geboten. Neben Lobpreisliedern in der katholischen St. Georgskirche wartet unter anderem ein Konzert in der evangelischen St. Jakobikirche auf die Besucher. Superintendentin Dr. Ingrid Goldhahn-Müller freut sich auf diesen Abend. Also in jedem Fall. Wir haben mit den ersten beiden langen Nächte wunderbare Erfahrungen gemacht. Also viele Leute lassen sich gerne einladen und kommen. Und gerade für unseren ländlichen Bereich ist das etwas ganz Besonderes. Sonst kennt man die lange Nacht der Kirchen eher aus dem städtischen Bereich. Aber hier klappt das auch gut. Die Feuerwehren Nienburg, Erichshagen-Wölpe, Langendamm und Lesering haben am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr eine Großübung durchgeführt. Auf dem Speditionsgelände Frank Fischer im Nienburger Bruchweg wurden Werkstattbrand und Personenrettung zur Aufgabe. Zum Abschluss der Übung trafen sich die rund 120 Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus Nienburg. Neben dem leiblichen Wohl gab es noch ein paar Worte von Stadtbrandmeister Stefan Ottens. Er dankte sowohl die Beteiligten für die Teilnahme an dieser Alarmübung, als auch speziell Harald Ellermann, der nach 18 Jahren als Ortbrandmeister aufhört, und seine Frau Marita Ellermann für die Unterstützung. Eines ist den Einsatzkräften jedoch negativ aufgefallen. Schaulustige begaben sich während der Übung auf das Gelände der Firma, um zu fotografieren. Mit diesen Aktionen bringen sich die Leute und andere Personen in Gefahr, warnt die Feuerwehr. Unbeteiligte können nicht die Gefahren an solchen Schadenorten einschätzen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg absolviert am Freitagabend das letzte Spiel der Saison. Der noch amtierende Oberligameister empfängt den Lehrter SV. Der steht, berücksichtigt man die Punktstrafe aus dem Vorjahr, 2 Punkte vor den Nienburgern. Mit einem Sieg stünde Schwarz-Rot um Trainer Dick Pauling zum Saisonende vor Lehrte und somit auf Platz 8. Die Platzierung sei aber nicht relevant, so der Coach. Ziel ist nicht der Tabellenstand, Ziel ist, dieses Spiel zu gewinnen und fantastischen Publikum in Nienburg einfach ein gutes Handballspiel zu zeigen und mit Leidenschaft und Engagement dieses Spiel zu betreiben. Und da gucken wir nicht auf den Tabellenstand. Beginn der Begegnung ist Freitag um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.